Raskolnikow schwieg, hörte zu und beobachtete ihn noch immer zornig und mit düsterem Gesicht. Er setzte sich schließlich, legte aber die Mütze nicht aus der Hand. »Ich will Ihnen, lieber Rodion Romanowitsch, über mich selbst etwas sagen, um Ihnen meinen Charakter sozusagen zu erklären«, fuhr Porfiri Petrowitsch fort, schon wieder im Zimmer hin und her laufend und dabei wieder bemüht, dem Blick seines Gastes nicht zu begegnen. »Wissen Sie, ich bin Junggeselle, kein Weltmann, eine unbekannte Größe und außerdem ein Mensch, der sein Wachstum schon abgeschlossen hat, erstarrt ist oder sozusagen schon Rost angesetzt hat und... Und haben Sie nicht auch schon beobachtet, Rodion Romanowitsch, dass es bei uns, das heißt bei uns in Russland und besonders in unseren Petersburger Kreisen, immer so ist, dass wenn zwei kluge Menschen zusammenkommen, die einander noch nicht gut kennen, aber sich sozusagen gegenseitig achten, wie wir hier jetzt, kaum vor Ablauf einer halben Stunde ein Gesprächsthema finden können? Sie sitzen steif einander gegenüber und sind verlegen. Alle Menschen haben einen Gesprächsstoff. Damen zum Beispiel, Leute aus der großen Welt zum Beispiel, haben immer ein Thema zur Unterhaltung bereit. C'est de rigueur. Aber Menschen aus der Mittelschicht, das heißt denkende Menschen wie wir, sind alle leicht verlegen und nicht gesprächig. Woher kommt das, Verehrtester? Haben wir keine gemeinsamen Interessen oder sind wir zu ehrlich und wollen einander nicht betrügen? Ich weiß es nicht. Wie? Was meinen Sie? Legen Sie doch bitte die Mütze aus der Hand. Es sieht sonst so aus, als wollten Sie gleich fortgehen. Und das ist doch, weiß Gott, unbehaglich. Es freut mich im Gegenteil sehr. Raskolnikow legte die Mütze aus der Hand, verhielt sich aber schweigend und hörte ernst und aufmerksam mit finsterem Gesicht Porfiris leerem und verworrenem Geschwätz zu. »Will er tatsächlich mit seinem dummen Geschwätz meine Aufmerksamkeit ablenken?« dachte er. »Ich kann Ihnen hier leider keinen Kaffee anbieten. Das geht hier nicht. Doch warum sollte ich nicht 5 Minuten mit einem guten Bekannten plaudern? Mich zerstreuen?« redete Porfiri unermüdlich weiter. »Und wissen Sie, alle diese dienstlichen Pflichten? Aber nehmen Sie es mir bitte nicht übel, Verehrtester, dass ich in einem Fort auf und ab gehe. Entschuldigen Sie, Verehrtester, ich fürchte sehr, Sie zu kränken, aber Bewegung ist für mich einfach notwendig.«